treffend und zugleich mit höchster Autorität zeichnet die Stellung des Jesuitenordens zur Fortentwicklung der Philosophie über Altertum und Mittelalter hinaus der Ordensgeneral Peter Becks in seinem amtlichen Schreiben vom 15. Juli 1854 an den österreichischen Kultusminister, den Grafen Leo Thun. Wie könnte man zu einer Philosophie, wie sie sich in unseren Tagen gezeigt hat, Zutrauen fassen, wie von ihr mit Zuversicht Erkenntnis und Begründung der Wahrheit erwarten, da die vier großen Schulen derselben, welche unter Kant, Fichte, Schelling und Hegel eine nach der anderen den größeren Teil Deutschlands für sich gewonnen hatten, sich in pure Gottlosigkeit auflösten? Und eine nach der anderen aufgegeben wurden, dabei aber ohne der religiösen und politischen Ausartungen zu gedenken, einen Zustand von Zweifel, Unsicherheit und fast allgemeiner Verwirrung zurückgelassen haben, in welchem man zwar noch fortwährt, untereinander zu streiten, dabei aber einer den anderen kaum zu verstehen scheint. Allein, welches ist die Ursache dieses Zustandes? Keine andere, als dass man den Boden, welchen die genannten vier Schulen der wahren Philosophie entrückt haben, noch nicht wiedergefunden hat und ihn, ohne den eigentlichen Grund des Übels zu erfassen oder eingestehen zu wollen, auf immer neuen Wegen sucht und so von einem Irrsale in das andere fällt. Die wahrhaft katholischen Universitäten waren jederzeit über die Grundlage der Philosophie, das aristotelische System, unter sich einig und im Klaren. Monatsblatt für katholisches Unterrichts- und Erziehungswesen, 12. Jahrgang, Münster, 1857, Seite 294. Und 20 Jahre später charakterisiert der Jesuit Ebner in einer offiziellen Streitschrift gegen den Prager Universitätsprofessor Johannes Kelle die gesamte neuere Philosophie mit den schnöden Worten: heillose Phantastereien, Begriffsverwirrungen, törichte Anmaßungen und Scharlatanerien in flunkernde, hohle Phrasen, in einen widerlichen, unverständlichen Jargon gehüllt, Systeme, die ebenso die gesunde Vernunft wie Gott und das Christentum befehden, die im Grunde alle auf den Materialismus und Pantheismus hinauslaufen und vielleicht in der neuesten Zeit mit dem haarsträubenden Absurditäten und Blasphemien der Philosophie des Unbewussten, dieser monströsen Missgeburt, ihren Höhepunkt und, gebe Gott, auch ihren Abschluss erreicht haben. Beleuchtung der Schrift des Herrn Dr. Johann Kelle, die Jesuitengymnasien in Österreich, Seite 595 und folgende, Linz, 1874. Auch folgende Tatsachen reden eine deutliche Sprache. Der Ordensgeneral Piccolomini erließ im Jahre 1661 eine Verordnung für die höheren Studien, die auch heute noch in den offiziellen Ausgaben der Ordenssatzungen sich unverändert vorfinden, zum Beispiel römische Ausgabe vom Jahr 1870, Band 2, Seite 550 und folgende. In ihr heißt es: der Studienpräfekt sorge dafür, dass die aristotelischen Definitionen der Ursprünge, der Ursachen, der Natur, der Bewegung, des Kontinuums, des Unendlichen genau erklärt werden und dass nach der Reihenfolge des Aristoteles aus diesen Dingen dasjenige durchdisputiert werde, was sich auf die Naturphilosophie bezieht. Im Buche des Aristoteles über den Himmel übergehe man nicht die Natur, die Eigenschaften und den Einfluss der Himmel auf die sublunarischen Körper. Beim ersten Buche über die Zeugung soll gut durchgenommen werden, was Aristoteles lehrt über das Entstehen und Vergehen. Auf eine Anfrage der oberrheinischen Ordensprovinz erklärte sich der Ordensgeneral Gonzales unter Androhung schwerer Strafen gegen das Eindringen neuer philosophischer Ansichten in die Schulen des Ordens. Sein Nachfolger, der Ordensgeneral Tamburini, verbot für den Orden 30 Sätze aus den Schriften Descartes und Leibniz. Noch bis zum Jahre 1832 galt für den gesamten dreijährigen philosophischen Kursus Aristoteles als Textbuch. Und welcher Geist waltet in der Theologie? Der der mittelalterlichen Scholastik, speziell der Geist des im Jahre 1274 gestorbenen Fürsten der Scholastik, des Thomas von Aquin. Die zweite Regel für den Lehrer der Theologie aus der Studienordnung lautet: Die Unsrigen sollen in der scholastischen Theologie der Lehre des heiligen Thomas ganz und gar folgen. Sie sollen ihn als ihren eigenen Lehrer betrachten und allen Fleiß darauf verwenden, dass die Zuhörer möglichste Zuneigung zu ihm fassen. Diese aus dem Jahre 1599 stammende Bestimmung wird aber noch überboten durch das im Jahre 1883 erlassene 15. Dekret der 23. Generalkongregation des Ordens. Da vor einigen Jahren unser heiligster Herr, Leo der 13., durch die Enzyklika Aeterni Patris vorgeschrieben hat, wie die Studien der christlichen Schulen unter Führung des englischen Lehrers Dr. Angelicus, ist der offizielle Titel des Thomas von Aquin, zur alten Weisheit zurückzuführen sind, so hält es die Gesellschaft Jesu zum ersten Male seit Erlass der Enzyklika zur Generalkongregation versammelt für angezeigt, durch öffentliche und feierliche Kundgebung ein vollgültiges Zeugnis ihres kindlichen Gehorsams und ihrer Zustimmung zu geben. In der Überzeugung also, sie könne seiner Heiligkeit nichts Angenehmeres und für die Erfüllung seiner Wünsche nichts Nützlicheres tun, als das von unseren Vätern schon längst in dieser Hinsicht Festgesetzte aufs Neue festzusetzen, beschließt die Kongregation auf Antrag des sehr ehrwürdigen Generalvorstehers, das, was von unserem heiligen Vater Ignatius in seinen Satzungen und von der 5. Generalkongregation im 41. und 56. Dekret vorgeschrieben worden ist, soll vollständig in Kraft bleiben, nämlich die Unsrigen sollen den heiligen Thomas ganz und gar als ihren eigenen Lehrer betrachten und sollen verpflichtet sein, ihm in der scholastischen Theologie zu folgen. Ein Punkt ist hier der Beachtung besonders wert. Während die Studienordnung vom Jahre 1599 in derselben Regel, die zweite Regel für den Professor der Theologie, in der sie Thomas von Aquin als überragende Autorität hinstellt, noch die Einschränkung macht, das sei nicht so zu verstehen, dass man in gar keinem Punkte von ihm abweichen dürfe. Lässt der Kongregationsbeschluss vom Jahre 1883 die Einschränkung fallen und wandelt die mildere Ausdrucksweise der Studienordnung in ein verpflichtendes Gesetz. Sie, die Jesuiten, sollen verpflichtet sein, ihm, Thomas von Aquin, in der scholastischen Theologie zu folgen. Ein Wort auch über die Enzyklika, auf die sich der Kongregationsbeschluss stützt. Es ist jene vom 4. August 1879, worin Leo der 13. die Erneuerung der Philosophie und Theologie im Geiste der Scholastik gebietet und Thomas von Aquin als den Führer dabei aufstellt. Unter den Lehrern der Scholastik ragt weit hervor der Fürst und Meister aller, Thomas von Aquin. Es gibt kein Gebiet der Philosophie, das er nicht scharfsinnig und gediegen zugleich behandelt hätte. Es ist ihm gelungen, dass er allein alle Irrungen der Vorzeit überwunden und siegreiche Waffen geliefert hat für alle Irrtümer, die im Wechsel der Zeiten noch entstehen werden. Nachdem der Papst die Lobsprüche der früheren Päpste über Thomas von Aquin angeführt hat, fährt er fort: Aber ein höchstes und ihm ganz eigentümliches Lob, das kein anderer katholischer Theologe mit ihm teilt, ist ihm dadurch geworden, dass die Väter auf der Kirchenversammlung zu Trient mitten im Versammlungssaale selbst, zugleich mit den Büchern der Heiligen Schrift und den Dekreten der Päpste, die Summa des heiligen Thomas, sein Hauptwerk betitelt sich Summa Theologica, auf dem Altare aufzulegen geboten, um aus ihr Rat, Beweise und Aufschlüsse zu schöpfen.